I've just been to see Her Majesty the Queen and I will now form a majority conservative government. Kaum kommt David Cameron am Tag nach der Wahl aus dem Buckingham-Palast zurück, schon hat ihn der Regierungsalltag wieder. Ganz oben auf seiner Agenda das Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft. Jetzt muss der Premier sein Versprechen einhalten und die Briten abstimmen lassen über die Frage, drinbleiben oder rausgehen. So wie es Königin Elisabeth II. Dann bei der feierlichen Parlamentseröffnung Ende Mai verkündet. Early legislation will be introduced to provide for an in-out referendum on membership of the European Union before the end of 2017. Ob die Volksabstimmung erst 2017 oder doch schon 2016 stattfindet, das ist weiter offen. In den europäischen Hauptstädten hat Cameron bereits eine Schamoffensive gestartet, um für einen besseren Deal für Großbritannien und für eine Reform der EU zu werben. Und in Brüssel fällt Ende Juni dann der Startschuss für die Gespräche. Ich freue mich, dass der Prozess nun in Gang gesetzt ist, dass wir über die britischen Reformwünsche verhandeln werden. Ich höre immer, das wird nicht klappen, du wirst nichts erreichen. Wieder einmal haben wir bewiesen, wir kriegen das hin. Aber nicht nur die Anti-EU-Partei UKIP, sondern auch die EU-Rebellen in der Tory-Fraktion bezweifeln schon jetzt, dass ihr Partei- und Regierungschef am Ende substanzielle Zugeständnisse erzielt. Innerparteilich bleibt Cameron also unter Druck, trotz oder gerade wegen der absoluten Mehrheit. Immerhin hält ihm zu Hause Finanzminister George Osborne den Rücken frei und strebt im Staatshaushalt die schwarze Null an. Britain back in the black and in its strongest position for almost half a century. Übersetzt, kürzen, sparen, streichen. Die Regierung Cameron will bestimmte Steuervergünstigungen für niedrige und mittlere Einkommen abschaffen, Sozialleistungen senken, Studiengebühren anheben. Und sie will das Streikrecht einschränken. Zugleich kündigt der Schatzkanzler, nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, einen deutlich höheren Mindestlohn an. It is now the Conservatives who are transforming welfare and introducing the national living wage. Osborne läuft sich bereits warm für die Nachfolge Camerons, der nur noch diese Amtszeit machen will. Und die Opposition? Die Abgeordneten der schottischen SNP sitzen mit stolz geschwellter Brust im Unterhaus, während sich die Labour Party selbst zerfleischt und womöglich einen alten Ultralinken namens Jeremy Corbyn zum neuen Vorsitzenden wählt. Selbst in der Flüchtlingskrise schlug dem Premier im Land kaum Kritik entgegen, als er mit Blick auf die Menschen in Calais von einem Schwarm sprach, der nach Europa komme. You've got a swarm of people coming across the Mediterranean seeking a better life. Abschrecken, abschotten, abschieben. Die harte Haltung der konservativen Regierung in der Flüchtlingspolitik ruft bislang keinen nennenswerten politischen Widerstand hervor. Cameron will nicht nur das Einwanderungsrecht verschärfen, sondern auch die Antiterrorgesetze nach dem IS-Anschlag auf britische Touristen in Tunesien. Der Premier ist mit seiner Familie inzwischen für mehrere Wochen in die Ferien gefahren, die er traditionell in Cornwall und Portugal verbringt. Zeit, um Kraft zu tanken. Denn die nächsten 100 Tage werden für Cameron auf nationaler wie europäischer Bühne kein Spaziergang.